stehen Stalin lieben. Es ist ein neues Zeitalter. Auf der Bank steht eine Taube, auf der Haube eine Taube, rot wie ein Granatapfel, auf der Grenze in den Krieg. Es ist ein neues Zeitalter. Stehen, selten weiten gehen, sehen an, dass Köpfe rollen sollen. Köpfe ändern können nur die Besten. Es ist ein neues Zeitalter. Allein auf sich allein gestellt, findet man selten jemanden, der sich zu einsamen Menschen gesellt. Nicht einmal bei den Bekannten. Es ist ein neues Zeitalter. Ins Grab, Kunst bringt mich vom Berg hinab. Ich will träumen, weiter träumen. Es ist ein neues Zeitalter. Stunden schwuppen, ducken, lecken und verrecken, schneiden, bleiben, leiden, Realität vertreiben. Es ist ein neues Zeitalter. Lassen wollen, Rassverfolgung wieder wegen Stöcke schmeißen, wenn sie beißen, Atmen fällt schwerer und schwerer. Es ist ein neues Zeitalter. Geil, Kränkel am Ende, bereits vollständig zerstört, blutig sind unsere Hände, wir wissen nicht, was uns noch gehört. Unser ist die Zeit jetzt und für immer, niemals mehr der Kummer, seid ihr bereit, denn es ist unsere Zeit. Unsere Zeit. Es ist unsere Zeit.